CD Wissen präsentiert Reise durch die Weltgeschichte. Zweites Jahrtausend vor Christus. Mit dem Aufbau erster Städte und Siedlungen und der Bestellung landwirtschaftlicher Nutzflächen wird bei den Menschen in Mitteleuropa das Bedürfnis geweckt, Werkzeuge zu erschaffen, die die tägliche Arbeit erleichtern. Und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis findige Menschen im Karpatenbecken und im Balkangebirge das reichlich im Boden vorkommende Kupfererz zusammen mit Zinn zu einer Legierung verarbeiten, die Bronze genannt wird. Aus diesem Metall können neben landwirtschaftlichen Geräten wie dem Pflug auch Waffen und Handelswaren hergestellt werden. Schnell verbreitet sich die neue Technik in ganz Europa. Neben Kupfer gewinnen nun auch die Edelmetalle Gold und Silber an Bedeutung. Der Handel beginnt zu blühen. Der erste Teil unserer Reise führt uns an einen der Knotenpunkte der neuen Handelsrouten, nach Troja, der sagenumwobenen Stadt an der Meerenge zwischen Ägäis und Marmarameer. Hier in Kleinasien treffen arabische Kaufleute auf Händler aus Zypern und Menschen aus dem mykenischen Griechenland. Auch Ägypter kommen hierher, um Gold gegen Gewürze und Keramiken zu tauschen. Doch das Gold, das sie mit sich führen, stammt nicht aus ihrem eigenen Land. Es kommt aus Nubien, der zweiten Station unserer Reise. Über Jahrhunderte im Schatten seines übermächtigen Nachbarn Ägypten gelegen, schwingt sich Nubien Mitte des zweiten Jahrtausends zu einer bedeutenden Großmacht auf. Und auch auf einem anderen Erdteil, in Asien, erwacht zu dieser Zeit ein Reich, das es wert ist, näher betrachtet zu werden, China. Im Tal des Gelben Flusses entsteht eine Hochkultur, deren Spuren bis in unsere Zeit hineinreichen. Aber es gibt auch Völker, die eine ganz andere Lebensweise bevorzugen. Die Aborigines in Australien, denen wir in der vierten Station unserer Reise näher kommen, leben in völliger Abgeschiedenheit von der Außenwelt und entwickeln eine vollkommen eigenständige Kultur, die mit dem Machtstreben und den Eigentumsvorstellungen in Nordafrika, Asien und Europa nichts gemeinsam hat. Doch wenden wir unseren Blick zunächst nach Troja. Über Jahrtausende sind die Menschen fasziniert von der Ilias, der Dichtung Homers über Aufstieg und Fall der sagenhaften Stadt Troja. Szenen wie der Raub der schönen Helena durch den trojanischen Prinzen Paris, die erbitterten Kämpfe zwischen Trojanern und Griechen und endlich die List des Odysseus, die Stadt Troja mit Hilfe des hölzernen Pferdes einzunehmen, faszinieren die Menschen bis heute. Verfasst hat Homer seine Ilias zwischen 730 und 710 vor Christus und damit eine der ältesten schriftlich überlieferten Dichtungen der abendländischen Literaturgeschichte geschaffen. Neuesten Ausgrabungen zufolge müssen die Ereignisse, die Homer schildert, aber bereits 500 Jahre früher stattgefunden haben, vorausgesetzt, sie gehören nicht nur ins Reich der Sagen und Legenden.